vom Karninchen komm, wir wollen nach Hankow gehen, da ist es wunderschön, ja. Vom Karninchen komm, wir wollen nach Hankow gehen, da ist es wunderschön. Grünen Wiese hab ich sie gefragt, ob sie mich noch liebe, hat sie ja gesagt. Ob sie treu mir bleibt und noch öfter schreibt, liebst du mich, Luise, ja, hat sie gesagt. Thank you.